Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema heute: Strohfeuer One Hit Wonders. Am Mikrofon ist Thomas Elbern und sagt guten Morgen. Kurz und heftig gebrannt und dann schnell wieder ausgeglüht. Das waren die Lars aus Liverpool mit There She Goes. Der Song wurde mindestens einmal gecovert und hat seinen Platz im Schrank der Strohfeuer des Pop auf jeden Fall. Aber auch der schönsten Popnummern überhaupt. Heute im Soundcheck geht es um Strohfeuer des Pop. Kurze, ekstatische Momente des Ruhms, die schnell wieder vorbei waren. Es gibt allerdings Songs, die tauchen immer wieder auf, weil sie scheinbar gebraucht werden. Beispiel Hey Little Girl von der australischen Band Icehouse, die seitdem viele, viele Platten gemacht haben. Aber gecovert wird stets nur ihr Hit aus den 80ern. Hier ist das Original. That's Katharina Frank ist eine begnadete Sängerin. Mittlerweile macht sie Jazz, nachdem sie viele Ausflüge in verschiedene Bereiche der Musik unternahm. Ihre Band Rainbirds gab es auch eine ganze Weile. Ich weiß gar nicht, ob es sie immer noch gibt. Aber das Problem oder das Glück, wie man es nimmt, war ihr Song Blueprint. Nicht besser oder schlechter als die anderen Rainbirds-Songs. Aber genau der wird 87 zum Hit und läuft seitdem auf allen 80er-Jahre-Partys und hat das Publikum der späteren Rainbirds doch sehr gespaltet. Thank you. But I'm the type that likes to light another joint like Cypress Hill. I still do be spit loogies when I puff on it. I got some bucks on it, but it ain't enough on it. Go get the S-T-I-D-E-S. Nevertheless, I'm hella fresh, rolling joints like a cigarette. So pass it across the table like ping pong. I'm gone, beating my chest like King Kong. And some wrap my lips around the 40. And when it comes to getting another stogie, fools all kick in like Shinobi. Know me ain't my homie to begin with. It's too many hands to beat. Probably let my friend hit bit. Unless you pull out the fat crispy $5 bill on the reel before it's history. Cause fools be having them vacuum lungs. And if you let them hit it for free, you hella dumb. Da-dum-dum. I come to school with a tailor on my earlobe, avoiding all the flick teasers, skeezers, and weirdos. Got me throwing off the land like where the bomb at. Give me $2, you take a puff and pass my bomb back. Suck up the dank like a Slurpee. The serious bomb will make a nigga go delirious like Eddie Murphy. I got more growing pains than Maggie. Cause homies snag me to take the dank out of the bag. Whenever I can, don't need no crutch. I'm so keyed up, so the joint be burning my hand. Next time I roll it in a hamper to burn slow, so the ashes won't be burning in my hand, bruh. Hoogees get hit, but they know they got a pinch and bent. I roll a joint that's longer than your extension. Cause I'll be damned if you get high off me for free. Hell no, you better bring your own slip cheap. What's up, don't babysit that. Better pass the joint. Stop hitting cause you know you got asthma. Crack the 40 open, homie, and guzzle it. Cause I know the weed in my system is getting lonely. I gotta take a whiz test of my P.O. I know I feel cause I done smoked major weed, bro. And every time we with Chris, that fool rolling up a fatty. But the Tangeray straight had me. Right, mate. stop at the light, made my yesterday thing. Got me hung off the night train. You fade, I fake, so let's head to the east. Hit the stroll to 9-0 so we can roll big hashish. I wish I could fade the 8, but I'm no budget. Still rolling the 2-door, cut the same old bucket. Foggy window, soggy endo. I'm in the land, getting smoke with my kid. Up in smoke, yuck, I spray your layer down. Up in the OAK, the town. Homies don't play around, we down to blaze a pound. Then ease up, speed up through the ESO. Drink the VSOP up with the lemon squeeze up. And everybody's roller, I'm the roller. That's quick to fold up, blunt out of a bunch of sticky doja. Hold up, suck up my weed, it's all you do, kicking. Cause we're IVs, we need to have like a foo-foo. Selbst schon gecovert und gesampelt worden. Das waren die amerikanischen Rapper Lunas mit I've Got Five On It, ihrem großen Hit in den 90ern, bevor sie dann wieder von der Bildfläche verschwanden. Ein Schicksal, das sie mit vielen anderen Protagonisten aus dem Showgeschäft teilen. Allein in Deutschland hat es eine Menge kleine und größere Strohfeuer des Pop gegeben. Gutes Beispiel sind sicher die deutschen Liquido, die 1999 sehr schnell europaweit einen Top-10-Hit hatten, um dann als Band weiter zu existieren, neue Platten zu machen und Tourneen zu spielen. Doch ihr Hit Narcotic blieb unerreicht. Fluch oder Segen, das weiß man nicht. Touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls for the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name Michael Caine. I don't mind, I think so. I won't let you go.

by the bar, above the fine line between the rich and the poor. They might turn to me and say, what you think we got done, son? We found a conclusion. Der Erfolg von Drinking in L.A. hat wohl alle überrascht, die Band am meisten. Brand Van 3000, ein loses Kollektiv, die nicht gerade mit Hightech-Mittel ihren Hit Drinking in L.A. gezaubert haben. Aber ich glaube, das macht den Charme dieses Songs wirklich aus. Dieses direkte, im Schlafzimmer produzierte kleine Hitmonster. Danach gab es ein weiteres Album der Formation und das dann auch sehr schnell und klanglos wieder in der Versenkung verschwand. Die Pop-Historie ist voll mit kleinen Wundern. Während sie im wirklichen Leben scheinbar ausbleiben, ist die Welt der großen Stars, aber auch der Sternschnuppen voll davon. Einmal Star und zurück sang die Stuttgarter Gruppe Massive Töne mal und beschreibt vielleicht, was Terry Hawks aus Hannover damals erlebt haben. Sie coverten den Hit Policy of Truth von Depeche Mode, drehten ein Low-Budget-Video und auf einmal lief der auf einem Musiksender rauf und runter. Ihre Coverversion wurde ein Hit. Mit den eigenen Songs klappte es dann leider nicht so und die Band war wieder weg vom Fenster, vom Popfenster sozusagen. Ihre kleine Hymne bleibt. Hier sind Terry Hawks mit Policy of Truth. Consequence for delivering the proof in the policy of truth. what you have to hide and tell what you have to tell. You see your problems multiply if you continue leading aside to faithfully pursue. So manche Musik in einem Werbeclip hat schon richtige Wellen ausgelöst. Die Clips, die ein bekanntes deutsches Bekleidungshaus produziert hat, haben zum Teil nachhaltigen Effekt auf die Verkaufszahlen des Songs gehabt. Das hat zwar nicht immer funktioniert, aber bei Banana Fishbones aus dem süddeutschen Raum hervorragend. Ihr Song Come to Sin wurde dank des Clips schnell ein Radiohit. Dabei gab es die Band lange vor ihrem Hit und es gibt sie immer noch lange danach. Banana Fishbones sind eine gute Liveband und verdienen so ihr Geld, obwohl sie den Mainstream längst abgeschnitten hat. I'll come to sin with all this heady windy skin around my neck and what glory descend in my pants reminds me of Doreen. Sand. We cannot fight getting tanned, all the limits banned into the night flight, time's right, no fight, that goes the sun into the nightlife. Yeah. Wang, I sing while the others swing like a beam of light through a bottle. Susie swings a phony ring. I sing while the others swing like a beam of light through a bottle. Susie swings a phony rings. Time bugs crawling up our spine and the memory is mine. I'm a grain of sand in your hand, so hand me mine, yeah, that would be fine. Heat. I kiss the blisters on your feet, the lizard's eye, I greet. I'm afraid there's no aid till we get late into the night light. Time's right, no fight. Wang, I sing while the others swing like a beam of light through a bottle. Susie swings a phony rings. Wang, I sing while the others swing like a beam of light through a bottle. Susie swings a phony rings. Die 80er waren voll mit Strohfeuern des Pop. Einige sollte man schnell vergessen, an andere erinnert man sich immer wieder gerne. Zur letzter Kategorie gehört Black, der in den 80ern mit Wonderful Life einen Hit landete, um dann wieder, wie so viele seiner Zeitgenossen, in der Versenkung zu verschwinden, obwohl er mit Coming Up Roses einen gewissen zweiten Radio-Hit hatte. Das sei zur Fairness gesagt. Mittlerweile ist der Liverpooler unter seinem richtigen Namen Colin Verne Comp aktiv. Hier ist er mit Wonderful Life. Wonderful. die Welt der Club- und der Dance-Music ist voll mit kleinen Strohfeuern des Pop. Da ist es egal, ob es sich um eigene Songs oder um Neuinterpretationen handelt. Der Song Going Back to My Roots geht zurück bis in die 60er Jahre, stammt von Lamont Dozier und wurde Anfang der 90er vom italienischen FBI Project wieder aufgegriffen und gilt als der Vorreiter des Piano House. Ein Hit, der die Tanzflächen zum Kochen brachte, obwohl das FBI Project schnell wieder in der Versenkung verschwand. Hey, you. Hey, you. Don't be silly. Put the candle on your way. Reach in paradise. Weiter mit einem Song der kanadischen Crash-Test-Dummies, die mit einen weltweiten Hit hatten, an den sie trotz vieler anderen, auch nicht minder schlechten Songs, wirklich nie anknüpfen konnten. Hier sind Crash-Test-Dummies. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Wenn wir bis zur Nachricht noch die Bentley Rhythm Ace mit Bentley's Gonna Work You Out. Gleich gibt's eine weitere Stunde Strohfeuer des Pop One-Hit-Wonders im Soundcheck.